Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles, wie es will. Er betet und seine Leier steht ihm immer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deinen